Szene 1. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Und was kostet das? Ein Moment bitte. Pro Nacht sind das 23,30 Euro pro Person. Da ist Frühstück dabei. Super. Und wie kommen wir dahin? Hier ist ein Prospekt. Da steht alles drin, auch wie Sie hinkommen. Ist das weit weg? Nein, Sie können von hier aus mit der U-Bahn direkt zur Jugendherberge hinfahren. Das ist die Linie 1. Prima, vielen Dank. Szene 2. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Hallo, guten Tag. Sie können mir bestimmt helfen. Ich möchte in die Kaiserstraße. In die Kaiserstraße? Ja, genau. Kaiserstraße 12. Zur Stadtbibliothek. Wissen Sie, wie ich da hinkomme? Na klar, steigen Sie ein, ich bringe Sie hin. Nein, danke, ich möchte lieber mit der U-Bahn fahren. Das dauert aber viel länger, mit mir sind Sie... Szene 3. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Mann, ist das heiß. Wir sind gleich da. Nur noch ein paar Kilometer. Und am See können wir auch baden. Prima. Aber bei der Hitze? Das ist noch ganz schön weit. Können wir nicht eine Pause machen? Ich habe aber nichts mehr zu trinken. Ich kann dir was geben. Und da drüben ist ein schattiger Platz. Na gut, dann machen wir halt eine Pause. Szene 4. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo die nächste U-Bahn-Station ist? Oh, das ist weit. Zu Fuß bestimmt 20 Minuten. Wohin wollen Sie denn fahren? Ich möchte zum Bahnhof. Zum Bahnhof? Na, da können Sie auch hier den Bus Nummer 23 nehmen. Der fährt auch zum Bahnhof. Vielen Dank. Szene 5. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Das ist aber ganz schön viel. Findest du? Über 10 Euro für uns beide? Das ist ganz schön teuer. Naja, wir hatten jeder ein halbes Hähnchen mit Pommes und die Getränke. Und außerdem hat es ganz gut geschmeckt. An unserem Kiosk zu Hause ist das Hähnchen besser. Und vor allem die Pommes. Ich fand es gut. Lass uns gehen. Ende Teil 1.